Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Dresden, den 19. Februar 1788. Deine Begeisterung für Diderots Leben ist mir gerade jetzt überraschend gewesen, da ich dich schon im Geiste auf einem jenaschen Katheder sah. Zu einer anderen Zeit, da ich dich empfänglicher für dergleichen Ideen glaubte, schrieb ich dir auch mit Begeisterung über Voltaires Leben, und du nahmst keine Notiz davon. Voltaire kann immer ein kleiner Mensch gewesen sein, aber den Stand eines Schriftstellers und seinen Einfluss hat er zu einer Größe erhoben, wovon man bis jetzt kein Beispiel gehabt hat. Ich bin auf den Januar des Merkur begierig und wundere mich, ihn noch nicht von Göschen erhalten zu haben. Erinnere ihn doch daran, wenn er noch in Weimar ist. Deiner Geschichte sehe ich mit Verlangen entgegen, bis dahin wenigstens, und vielleicht für immer werde ich dich mit meinen Zweifeln über deinen historischen Beruf verschonen. Du scheinst uns deine Heiratsideen nach und nach beibringen zu wollen, aber sorge nicht, dass wir zu sehr darüber erstaunen, dass wir auf Entschlüsse dieser Art bei dir ziemlich vorbereitet sind, habe ich vor kurzem gesehen, da eine solche Nachricht, die wir aus einer guten Quelle erhielten, uns gar nicht befremdete. Ich habe dir über diesen Punkt nichts weiter zu sagen und habe vielleicht jetzt schon zu viel darüber gesagt. Auch ist meine Kenntnis von deiner jetzigen Lage und deinen Aussichten zu unvollständig, als dass ich zu meiner eigenen Befriedigung mich weiter darüber herauslassen könnte. Es bleibt mir nichts übrig, als dir von allem, was du tun magst, den besten Erfolg zu wünschen. K.